Ja, aber trotzdem, zutreffend ist es vielleicht. Mhm. Wir warten auf Besserung und er ist es dann, meinst du? Ja klar, die Besserung seines Leidens, wenn er bei dir in der Kneipe beschäftigt ist. Na toll, kann ich mir nicht von kurven. Sag das nicht, vielleicht bringt er uns ja groß raus. Danke, ich halt mal lieber drinnen auf. Naja, aber lies doch mal die Zeitung, dann weißt du, dass wir in einer überalterten Gesellschaft leben, dass die Rente nicht sicher ist, dass das Gesundheitssystem kollabiert, dass die Arbeitslosenbeiträge nicht mehr ausgezahlt werden können, weil... Weil es zum Beispiel keine 16-Jährigen mehr gibt. Genau. Wie sowieso nicht immer in eine Kneiperin kommen würden. Ja. Und weswegen Jung mit seinem Programm extrem gut ankommen würde, wenn er da was machen täte. Genau, was würdest du denn machen, Jung? Zum Beispiel, wenn es Musik wäre. Ja, gut, das war so ein bisschen Klassiker, so, I fell into a burning ring of fire, zum Beispiel. Ist das nicht ein bisschen zu glatt? Ja. Ist echt extrem arschglatt. Aber hey, was soll's? Oder was hattest du da gerade angefangen zu singen? Ja. You are waiting for your man. Ich bin's. Hey Mann, das ruft. You are waiting for your man. Ich bin's. Hey Mann, vielleicht ein bisschen unverständlich, aber nicht schlecht für den Anfang. In deiner Stimme lag auch so eine interessante Timbre. Ja. Was, wo war das drin? In Davids Stimme. Achso. Ja, hey, es singen jetzt ganz viele so in der Art. Wieso wäre noch zum Beispiel... John Jacob Niles. Hey Mann, genau. Aber können tun wir nicht alle? Soll das heißen, ich bring's nicht? Nee, na, ich ja auch nicht unbedingt. Aber manchmal, wenn man Glück hat, war, oder? Na, danke. So, jetzt müssen wir eigentlich auch bald mal da sein. Wo denn, wo denn? Na, bei mir in einer neuen Kneipe. Beim Hartz-IV-Jürgen. Oh Gott, das ist ja ein frustrierender Name. Ja, doch, aber nur auf den ersten Blick. Genau. Du darfst die Aktualität des Namens natürlich nicht vergessen und auch nicht die Assoziationen, die sofort in den Köpfen entstehen, wie zum Beispiel billiges Bier, Freizeit. Ach, erzähl's mir nicht. Ich will ja auch immer mit diesem ganzen Elend der Welt eigentlich nichts zu tun haben. Wirst du aber müssen, wenn du bei uns arbeiten willst. Aber und das willst du doch, oder? Na, das sagst du so. Ja klar, wieso nicht? Soll ich's dir sagen? Ja, wieso nicht? Ich warte die ganze Zeit darauf, dass mein Leben endlich mal anfängt. Aber es geht immer nur so weiter. Ja, dann begreife das doch einfach mal als Neuanfang. Ein Job in Mena-Kneipe. Was ist denn das bitte schön, wenn nicht ein absoluter Neuanfang? Nimmst du zum Beispiel Drogen? Was, ich doch nicht. Bist du dir sicher? Na logisch. Überhaupt ja nicht. Ja, vielleicht mal ein Bierchen, aber... Alkohol, damit fängt's ja an. Oh mein Gott, kann aber nicht Brauchst wahr sein. Brauchst du denn manchmal eine Zigarette? Nee. Ich übrigens auch nicht, Mann. Wie ist es denn mit nikotinhaltigem Kaffee? Mit nikotinhaltigem Kaffee habe ich gar nicht gehört. Tee? Hey, das wär's doch, wenn's sowas gäbe. Absolut. Kräutertee? Tabakkräutertee, genau, den werde ich anbieten. Genau, die Kundschaft abhängig von deinen Produkten machen. Ist ja nicht gegen einzuwenden, wenn's konjunkturfördernd ist. Nur gibt sicher gefährlichere und weniger gefährliche. Ich meine, vor allem, hey, du zahlst Steuern und alles, ne? So sieht's aus. Aber Droge ist es auch erstmal. Ach, und dagegen hast du jetzt was, oder wie? Ja, die Verbindung ist scheiße, Baby. Warte, die Verbindung von Kneipe und Drogen? Nee, die Verbindung von Drogen und Job, stimmt's? Genau. Ich glaube, da kann ich da beruhigen. Kein ernstzunehmender Gastronom konsumiert die Drogen, die er verteilt. Und natürlich auch kein ernstzunehmender Mitarbeiter. Ich meine, die tun ja nicht mal so. Ja. Das wäre aber auch cool. Eigentlich ist das immer... Das ist doch Rock'n'Roll, oder? Vielleicht soll ich das einfach mal tun, als ob ich hier total unter Drogen stehe. Ja, logisch. Setz Entertainment. Personality. So, Lulling Entertainment, ja. So, aber jetzt erstmal. Wir sind da. Was? Nein. So sieht's aus. Das gibt's doch nicht. Mit Hartz IV. Oh. Mann. Jetzt lebe ich. Ab jetzt habe ich das Gefühl, dass ich lebe.